Wenn du Tränen bei ihr siehst, wird es zu spät sein. Wenn du Tränen bei ihr siehst, dann wird sie gehen. Wenn du Tränen siehst in ihren Augen, gib ihr einen Kuss und sag, du hast sie so lieb. Liebst du sie denn immer noch? Will sie es spüren? Liebst du sie denn immer noch? Will sie es hören? Liebst du sie noch sehr? Will sie nicht verlieren? Nimm sie in den Arm und sag, es tut dir so leid. Wenn sie alles dir verzeiht, dann ist es Liebe. Wenn sie alles dir verzeiht, dann liebt sie dich. Wenn sie dir verzeiht, was du getan hast, sag ganz leise zu ihr, du bist so glücklich mit ihm. Ich hab dich so lieb.